Ah ja, komm mal in die Theke, ne? Wir kommen an die Theke. Bin mit Anne wieder in der Bar. Grüß sie auch von mir. Bin auf dem Weg nach Prenzlauer Berg zu dem Punk-Galeristen. Jo. Ist das Zitrone? Sieht so orange aus. Gut. Dann ist ja gut. Das ist Salz. Nicht schlucken. Oh, lecker. Ja, meinen letzten Tequila habe ich vor einem Monat im Slumberland getrunken. Ja? Ja, hat mir der Barkeeper am Schluss einen ausgegeben. Ich meine, in meinen besten Zeiten habe ich eine halbe, dreiviertel Flasche Tequila pro Nacht gesoffen. Dafür siehst du wirklich noch gut aus. Ja, ist erstaunlich. Ja, stell dir mal vor, ich hätte nicht gesoffen in meinem Leben. Dann würde ich ja aussehen wie 40. Bin jetzt in der Staatsgalerie Prenzlauer Berg. Hier gibt's Tequila. Ja, also das ist eine Ausstellung von Jutta Scheiner. Die hat einen interessanten biografischen Hintergrund insofern, weil sie aus Siebenbürgen stammt. Also, mein Name ist Henrik Gericke, bin 50 Jahre alt, demzufolge 1964 geboren, in Berlin. Mein ganzes Leben eigentlich in Berlin, speziell im Prenzlauer Berg verbracht. Und war Anfang der 80er, Teil, man kann ja schlecht sagen, Mitglied der Ostberliner Punk-Szene. Wie bist du denn dazu gekommen, zu dieser Bewegung? Es war wirklich so, ich war 13 Jahre alt und es gab in der DDR eine Pionierzeitschrift, die hieß Die Trommel. Und da gab es einen ganz, ganz kurzen Bericht, garniert mit einem wunderschönen Foto, allerdings in Schwarz-Weiß, von zwei Punks auf der King's Road in London. Und die waren auf eine derart bestürzende Weise schön, diese Menschen, dass ich gelesen habe, was ist das? Und habe dann gelesen, dass Punks in London Leute wären, die sich auf Konzerten gegenseitig umbringen und die Leichen in die Kanalisation schmeißen. Und so verstörend, dass es mich sofort interessiert hat. Wie sah der Punk-Alltag damals aus? Also was habt ihr denn so gemacht zusammen? Naja, auch anders als heute, glaube ich, weil wir haben einfach nicht den lieben langen Tag mit 10 Kötern pro Nase irgendwie vor irgendeinem Supermarkt abgehangen, sondern wir sind erstmal zur Lehre gegangen, ganz normal. Haben übrigens dort in den Lehrbetrieben meistens große Probleme mit den Meistern bekommen, mit den Direktoren. Also ich kann mich selber daran erinnern, dass es da ständig Ärger gab. Ich gehe jetzt immer hier um die Ecke zu so einer Sparkasse und da wird mir inzwischen von einem Punk die Tür aufgehalten. Also ein Punk bedient die Tür zum Tempel des Kapitals und hält den Leuten, die er eigentlich dafür verachtet, dass sie Geld haben, die Tür auf und sagt, wenn er ein bisschen Geld bekommt, danke. Ja, wir haben nie danke gesagt. Wir haben auch nicht bitte gesagt. Guck mal, wir kriegen eine neue Zitrone, super. Danke. Ich hab noch. Henrik war schon als Kind Punk, hab im selben Alter Bravo-CDs gehört und saure Bonbons gelutscht. Oh je. Sehr großzügig von dir. Haha. Frage Anne mal, wie ihre Kindheit geschmeckt hat. Meine Mutter ist früher, wir waren ja ganz viele Mädchen, und ist mit uns in den Wald gefahren, Blaubeeren pflücken. Da waren wir halt im Blaubeerwald, haben vorher Brötchen gekauft, dann haben wir Brötchen an einer Seite aufgemacht und ausgehöhlt und die Blaubeeren da reingestopft und das Brötchen nur mit Blaubeeren drin gegessen. Das ist lecker, sage ich dir. Ey, du bist echt eine Süße. Komm, lass dich mal umarmen.